Ich bitte euch heute Nacht nicht zu schlafen. Hallo? Alle Nächte in diese Nacht. Hallo? Alle Ozeane in diesem Gehirn. In dieser Nacht. Nacht von Etel Adnan, aus dem Englischen von Claudia Ruschkowski. Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski und Giuseppe Maio. Komposition Ulrike Hage. Voilà. So I read the first page. I am lying on a bed, the window half open, all the oceans in display. Ich bin ein Nachtvogel. I am a night bird. I search in barely visible corners the pencils, erasers and writing slates of my early years. Ich suche nach den Stiften. Ich höre nicht auf. Radiergummis und Schiefertafeln meiner Jugend. Wände zu liebkosen. In this night, all night. Ich bin ein Nachtvogel. Life pushed leaves out of these buds. Who are you and where? Drifting with the continent. Leben treibt Blätter aus diesem Zweig. Wer bist du? Und wo? Und wo? Mit den Kontinenten. Mit den Kontinenten driftend. I am lying on a bed, the window half open. There is death in the street, which feels like saying goodbye or going downstream. Ich liege auf einem Bett, das Fenster halb geöffnet. Auf der Straße herrscht Tod, ein Gefühl wie Abschied oder stromabwärts fahren. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. Nacht ist eine samtene Erfahrung. Ihre Dunkelheit, selbst wenn sie vollkommen ist, besitzt ihr eigenes Licht. Ein Licht, das manche Tiere besser kennen als wir. Es handelt sich um eine Welt, wo die Sicht, wenn es sie gibt, am größten ist. Standing trees sleep in this forest had created a night when the moon was looking elsewhere. Verschwunden. Gone. Die Segelboote. The sailboat, the sea. Die See. In this obscurity that keeping no promise. Verschwunden die Segelboote. Die See. In dieser Obskurität, die kein Versprechen hält. Ich bin ein Nachtwesen. Solange ich zurückdenken kann, war ich fasziniert vom Herabsinken der Nacht auf meine Tage. Standhafte Bäume schlafen in diesem Wald, der die Nacht erschuf, als der Mond woanders hinschaute. Über die Nacht denke ich seit ein paar Jahren nach. Denken? Ich bin mir nicht sicher. Es handelt sich um etwas anderes. Es ist das Einbringen meines Daseins und um weit mehr in die Gegenwart der Nacht. Denken im körperlichsten Sinn. A field of rose bushes have been flattened by the wind. Rosenbüsche vom Wind niedergestreckt. Schatten. Shadows strangely resemble yesterday's trees, yesterday's and tomorrow's being the walls of our prisons. Schatten gleichen seltsamerweise den Bäumen von gestern. Vergangene Tage und zukünftige sind die Mauern unserer Gefängnisse. The shadows have landed us into taxis and houses. Jene Schatten haben uns in Taxis befördert, in Häuser und dem Licht befohlen, draußen zu bleiben. Telling the light to stay outside. Doch der Mond. Der Mond. But the moon was right not to bother. Der Mond kümmerte sich zu Recht nicht darum. The wedding of history with the coffee we drink in our ever-shrinking days awakes our need to reinvent love. Ich denke oft darüber nach, wie die Menschheit wohl wäre, wenn sie bei Nacht gelebt hätte. Wenn sie das blendende Licht unserer Tage durchschlafen hätte. Die Hochzeit von Geschichte? Die Hochzeit von Geschichte. Von Geschichte. Mit dem Kaffee, den wir trinken. An unseren unaufhaltsam schwindenden Tagen erweckt unser Bedürfnis, Liebe neu zu erschaffen. An unseren unaufhaltsam schwindenden Tagen. Vielleicht wären wir der Liebe gegenüber sensibler gewesen. Leere Muschelschalen. Wer weiß. Empty shells lie on the beach. In hours always uncertain. Leere Muschelschalen liegen am Strand. Zu ständig ungewissen Stunden. Nacht ist eine samtene Erfahrung. Ihre Dunkelheit besitzt ihr eigenes Licht. The Indian will not cut the grass because he said that's his mother's hair. Der Indianer wird kein Gras mähen, denn er sagt, es ist das Haar seiner Mutter. And I assured him that I will not break his stone. Und ich versicherte ihm, dass ich keinen Stein zerschlagen werde. Keinen Stein zerschlagen werde. Denn er könnte das Haus seines Geistes sein. Because that might well be his spirit's house. Ihre Dunkelheit besitzt ihr eigenes Licht. Ein Licht, das manche Tiere besser kennen als wir. Philosophie bringt uns zurück. Philosophy brings us back to simplicity. Zur Einfachheit. Einfachheit. I like the night and like to drive at night. But people don't. And as I don't drive, I always depend on somebody driving. And in America, at 6 o'clock, when you travel, let's say from San Francisco to Los Angeles, the motels are filled by 6 o'clock. We have to hurry, otherwise we will not find, and then you make miles to find a place to sleep if you are late. And it's when I enjoy driving, because night erases everything you don't want to see. Meine Erinnerungen bilden einen Wald mit unregelmäßigen Rändern. Dieser Wald besitzt Zugänge in Nordkalifornien, im Libanon, in der Bretagne. Ein Gebiet mit hohen Bäumen und sonderbaren Geistern. Now, die Erinnerung. Waves of roses are blanketing memory. Jetzt überdecken Fluten von Rosen die Erinnerung. In those roses, infinity is infinity. Doch die Lust der Kindheit, infinity, infinity, zum Kern der Zeit vorzudringen, bleibt. Nichts rührt sich. But childhood's desire to enter time's core remains. Die Lust, Stürme zu bewohnen, führt zu Städten in Flammen. Zeichen. Spuren werden zu Zeichen. Das Denken geht sich selbst voraus. In den tiefen Kerben. All the oceans. In den tiefen Kerben. In the spring. In den tiefen Kerben des Gehirns. Jeder Tag ist ein ganzes Jahr. In this night, all night. Alle Nächte in dieser Nacht. Mit jedem fliegenden Vogel vergeht die Zeit. You wish to inhabit stone, lead out to cities in flames. Traces turn into signs and thinking precedes itself in the deep recesses of the brain. Deshalb liegt eine Vergeblichkeit in dieser Nacht. Words melt in reflections. That's why there's a uselessness to this night. In meiner Sehnsucht nach dem Fluss. To my missing the river. In dem Verzug von Liebe. To the delaying of love. Light is picking up momentum in the vicinity of the oak trees that cover this property, this silence. Und das Denken. Das those roses, Denken geht sich selbst voraus. Infinity is infinity. In den tiefen Kerben. In den tiefen Kerben des Gehirns. In Amerika gegen sechs, egal wo du auch hinfährst, sagen wir von San Francisco nach Los Angeles, sind die Motels schon voll. Du musst dich beeilen, denn wenn du zu spät bist, musst du wer weiß wie weit fahren, um ein Zimmer zu finden. Aber gerade wenn es spät ist, liebe ich es zu fahren. Ich liebe die Nacht. Die Nacht löscht alles aus, was du nicht sehen willst. Bei Nacht zu fahren. I am lying on a bed, the window half open. Nicht imstande sein, einen Berg zu besteigen. Sein, von diesem Ort zum nächsten zu laufen. Nicht imstande sein, Dinge besser werden zu sehen. Einen Berg zu besteigen. Für Freunde oder Völker. Für Freunde. Oder einfach einen klaren Tag zu ersehnen. Die Folter nicht zu stoppen. Ich bitte euch. Ich bitte euch, heute Nacht, heute nicht, Nacht zu schlafen. Nicht zu schlafen. There is death in the street, which feels like saying goodbye or going downstream. Setzt euch an einen Fluss und lauscht ihm. Not to be able to climb up a mountain, run from this place to the next. See things improving for friends or nations, or even desire a clear day, not to stop the torture. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Setzt euch an einen Fluss und lauscht ihm. Born in a sealed womb, wo Nacht Ursprung ist. Where night is origin, how is it that something always remains from anything? Werde ich kundtun, dass immer etwas bleibt. Even from nothingness. Selbst vom Nichts. Dass von allem immer, immer selbst vom Nichts etwas bleibt. Etwas bleibt. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf, Wände zu liebkosen. Ich denke oft darüber nach, wie die Menschheit wohl wäre, wenn sie bei Nacht gelebt hätte. I peeled every trace of light off the walls, which drew into blurred definitions. Gedanken schleichen sich ein, Reihen von Erdbeeren. Beeren. Wie wir uns auf glatten Oberflächen bewegen. Hier und da entgleist. Oder gegen den Strom schwimmen. Walherden. Das Gehirn. Engel. Reihen von Erdbeeren erzeugen sehen. Im Überfluss. See the brain create lines of strawberries, banks of waves. Walherden. Im Überfluss. Angels. Engel. In profusion. Nacht ist eine Ausdünstung, die einer fremden Dunkelheit entsteigt. Einer langen Finsternis. In diesem Moment. Und Daedalus. Und Daedalus in diesem Moment. Und Daedalus brach zum Himmel auf. And Daedalus left for the sky, but to Joan whom? Doch, um sich wem anzuschließen? Oder was? I am left behind, and no breathing space left in this room. Ich wurde zurückgelassen. Ich schälte jede Lichtspur von den Wänden. In this night, all night. In diesem Moment. In diesem Moment. The world came into being. In diesem Moment. In diesem Moment. A deer at this moment. In diesem Moment springt das Reh. A deer is capering all over the fields. In diesem Moment springt das Reh. In diesem Moment springt das Reh. Über all die Felder. All over the fields. Unter den Apfelbäumen. Those early hours still resonate. Jene frühen Stunden. As an echo. Hallen noch als Echo nach. Eine Brise. A breeze under the apple trees. Ja. Man muss sein Leben noch einmal durchqueren. Das, was einem vorausgehen wollte. Ewigkeit ist nicht erwiesen. Man muss sein Leben noch einmal durchqueren. Es gibt diese endlose Rotation der Sonne. Der Sonne im Schädel. There is this endless rotation of the sun in the skull, the stillness outside and the storm within. Die Stille draußen. Im Schädel. Und drinnen. Und drinnen Sturm. At least a river is always flowing in some part of the country. Zumindest fließt immer ein Fluss in einem Teil des Landes. Winds always gathering speed. Winde, die immer an Fahrt gewinnen, zertrümmern die Ordnung der Dinge. Shatter the order of things. We return home in tears. Wir kehren heim. Wir brechen auf. Unter Tränen. Wohin auch immer. We live for wherever history takes us, preceded, followed. Wir kehren heim, wohin auch immer. Wohin auch immer uns Geschichte führt. Vorausging, folgte. Eternity is non-evident. Ewigkeit ist nicht erwiesen. Today is a beautiful day. The gods are drunk. And the girl staggering with exhaustion. Es wird Zeit. It's time to gather the poppies spread around. Den ringsum verstreuten Moon zu sammeln. Wave to the boats. Den Booten. Born so happy. Den Booten. Zu winken. Zu winken den Glücksgeborenen. Zu winken. Meine Erinnerungen bilden einen Wald mit unregelmäßigen Rändern. Dieser Wald besitzt Zugänge in Nordkalifornien. Ja. Yes. Ja. Tamalpais starts in the center. Tamalpais geht von der Mitte aus. Kürzlich erstieg ich ihn. I recently climbed it, reached a soft spot and laid down. There was friendliness. As the sun was setting, I moved up again. Plötzlich war es dunkel. Mein Vermögen zu fließen wird an dem gemessen, was sich nicht zu bewegen scheint. The moon was there, oh yes. Die Sterne erschienen, eine nach dem anderen. Meine Fähigkeit zu denken begann zu sinken, machte einem seltsamen Behagen Platz. Beside the many things they are. Neben all dem vielen, was sie sind. Sind Berge, Mountains are a language. Eine Sprache. Probably the one most familiar to me. Die mir vielleicht am meisten vertraute. Ein Gebiet mit hohen Bäumen und sonderbaren Geistern. Die Nacht war klar. Was clear. And the depths of the mountain slopes also. Und die Hänge des Berges ehrfurchtgebietend in ihrer Tiefe. Rivers were growling down into the valley. Flüsse fauchten in die Täler hinab. They need to rest our hands and knees. Down there, the stream is running as predictably as daily bread. Dort unten fließt ein Strom, so berechenbar wie tägliches Brot. Das Bedürfnis, ruhen zu lassen. With each bird flying, unsere Hände auf Dingen ruhen zu lassen. With each bird flying, time is passing. Mit jedem fliegenden Vogel vergeht die Zeit. Each day vergeht die Zeit. Is a whole year. Yeah, close that door. Better. Kann man in einer Blume Zeit verbringen? When facing a mirror, a head resembles a lit planet. Wie Spiegel Raum verdoppeln, können wir durch Reflektoren das Universum vervielfachen. Vor einem Spiegel there is this endless rotation of the sun gleicht ein Kopf in the sky einem erleuchteten Planeten. I wonder, kann man in einer Blume can one spend time with the flower? Zeit verbringen? Imagination moves in circles. Imagination bewegt sich in Kreisen. As a sole piece of luggage on the tarmac. Wie ein einsames, wie ein einsames Gepäckstück auf dem Band. Auf dem Band. Eternity is non-evident. The stillness outside and the storm within. It is oriented goat is challenging the unknown, entering it, it says. Eine desorientierte Ziege, heißt es, fordert das Unbekannte heraus, da sie es betritt. Die Nacht. The night is crowned with dreams. Ist von Träumen gekrönt. Deren Sterblichkeit wegen existieren die Dinge. Zu allen Jahreszeiten. In den gespaltenen Jahreszeiten der Unsterblichkeit. Innerhalb kürzester Zeit keimen vulkanische Ausbrüche und verkümmern. Of all the energies we breathe, it's best to follow the ones that spring out of dreams. Von all den Energien, die wir atmen, ist es am besten, jenen zu folgen, die Träumen entspringen. Wir forschen nach Kratzern. Die Nacht ist das Reich der Träume auf dem Gesicht. Und Träume des Mondes sind die größten Expansionen unseres Geistes. This season is cold as my soul. I would like to reach a galaxy and record its sounds or register an atom's activity. Wir forschen nach Kratzern auf dem Gesicht. Die Nacht des Mondes. The night is crowned with dreams. Ist von Träumen gekrönt. Ich möchte zu einer Galaxie vordringen. Und die Frage ist, und ihre Geräusche aufzeichnen. Wer träumt wen? Oder die Aktivität eines Atoms registrieren. Ich frage mich, würde sich irgendeine entdeckte Welt wesentlich von den Vertrauten unterscheiden? I wonder, would then any discovered world be radically different from the familiar ones? Da das Ich immateriell ist, in this night, all night, sind wir wirklich nirgendwo. sound after sound, one thought at a time. While I was driving through Paris' light bulb, under a steady drizzle on wet asphalt, California was surging at every turn. There was therefore no destination to be reached. Kein Ziel zu erreichen. Während ich durch die Pariser Glühbirnen fuhr, in gleichbleibendem Nieselregen auf nassem Asphalt, stieg Kalifornien an jeder Kurve auf. Meine Erinnerungen bilden einen Wald mit unregelmäßigen Rändern. In der Absicht, die Lebenden vor dem unerträglichen Effekt einer unaufhörlichen Gegenwart zu schützen, schuf die Natur ein Entkommen, Erinnerung, eine Erholung, ein Gebiet mit hohen Bäumen und, ich bitte euch, sonderbaren Geistern. Nacht nicht zu schlafen. I entered once someone's memory. Einmal gelangte ich. I see through his brain the seat of his illumination. Einmal gelangte ich in jemandes Erinnerung. A place was planted with olive trees and mathematical equations. On one of the trees was hanging a Van Gogh painting. Einmal gelangte ich in jemandes Erinnerung. Durch sein Gehirn. The ground of that house of memory had been once the bed of a river that had run through still another person's brain. All this constitutes my spirit. Der Ort war bepflanzt mit Olivenbäumen und mathematischen Gleichungen. An einem der Bäume hing ein Gemälde von Van Gogh. I entered once someone's memory. Der Boden jenes Hauses der Erinnerung war einst das Bett eines Flusses gewesen, der durch, das, der durch Gehirn das Gehirn noch einer anderen Person geflossen war. Reihen von all dies Erdbeeren begründet meinen Geist. Everything I do is memory. Even everything I am. Erinnerung. Memory. A sanctuary. Und ein Heiligtum. Zeit. Of infinite patience. Erinnerung und Zeit. Beide immateriell. Memory and time. Both immaterial. Sind Flüsse ohne Ufer. As rivers with no banks. And constantly merging. Und verschmelzen ständig. Beide entziehen sich unserem Willen. Obwohl wir von ihnen abhängen. Measured. Sie werden gemessen. Doch gemessen von wem? But measured by whom? Oder or by what? Von was? The one is inside. Erinnerung. The other outside. Und Zeit. Or so it seems. So scheint es zumindest. But is that true? Doch ist das auch wahr? Zeit scheint ebenfalls tief in uns vergraben. But where? Memory is right here in the head. Erinnerung ist hier. But it can exist. Im Kopf. Abandon that head. Doch sie kann ausziehen, den Kopf aufgeben. Leave it behind, disappear. Ihn hinter sich lassen, verschwinden. Memory. Erinnerung. A sanctuary. Ein Heiligtum. Von einer unendlichen Geduld. Of infinite patience. When I was a child in the Lebanese mountain, the moon in August, for example, full moon, so bright that you could read. Try to spend a night outside. It's a wonderful world at night. You see only the road. The road becomes so important. It tells you where to go. In memory produced by us. Wird Erinnerung von uns erzeugt? Or is it us? Oder ist sie wir? Empty shells lie on the beach in hours, always uncertain. Unsere Identität ist höchstwahrscheinlich was immer auch unsere Erinnerung zu speichern beschließt. Einmal gelangte ich in jemandes Erinnerung. But let's not presume that memory is a storage room. It's not a tool for being able to think. It is thinking before thinking. Erinnerung ist kein Lagerraum, kein Werkzeug, das zum Denken befähigt. Erinnerung ist Denken, vor dem Denken. Theater begann mit dem griechischen Orakel in Delphi. Als die Pythia ihren Laut ausstieß, ihren Schrei, übertrug sie eine Botschaft von einer Welt in eine andere, um sie im menschlichen Gedächtnis zu speichern. And the people were watching, and the event was becoming a representation. Erinnerung ermöglicht etwas scheinbar so Einfaches, wie durch den Raum zu gehen. Unmöglich, sie von dem zu trennen, was sie erinnert. Und Nacht? Ich bitte euch, geht hinaus. Und Erinnerung? Setzt euch an einen Fluss. Vermitteln einander. Und lauscht ihm. When the Pythia was uttering her sound, her cry, she was passing a message from one world to another. Wir können zugestehen, dass Erinnerung die Toten erweckt. Sie bleiben jedoch in ihrer Welt, nicht unserer. Das Universum umhüllt das Ganze, eine warme Decke. Reason and memory move together. Es handelt sich um eine Welt, wo die Sicht, wenn es sie gibt, am größten ist. Dies ist das Gewebe des interstellaren Raums, dem, was das Universum ist, am nächsten. Memory trespasses our limits. Some animals hear it, some structures own it. Ein erinnertes Ereignis ist also die Rückkehr zu einem Mysterium. Als dies zum ersten Mal geschah in der Vorzeit, wurde die Kreatur, die es als eine Rückkehr zur Vergangenheit offenbarte, zerschmettert. Our mind has a borderline with the universe there, where we promenade and where tragedy resides. Es verbreitet sich wie Tinte, bewegt sich wie ein Waldtier, kriecht als Fieber durch die Adern. In dieser Obskurität liegt Wildheit. Obscurity verbreitet, is half memory, bewegt, half sensation, kriecht. Ein erinnertes Ereignis ist also die Rückkehr zu einem Mysterium. We can admit that memory resurrects the dead. But these remain within the world, not ours. Die Erinnerung ist der Klebstoff, der das Universum zusammenhält. Wenngleich immateriell, ermöglicht sie das Dasein. Sie ist Dasein. Wenn ein Gedanke zu denken vergäße, wäre er nicht da. Wenn ich mich nicht erinnerte, dass ich bin, wäre ich nicht. We can also say that the universe is itself the glue that keeps it going. Womöglich ist das Universum selbst der Klebstoff, der es zusammenhält. Folglich ist es Erinnerung im Vorgehen und im Wesen, im Werden und im Sein. Da es sich selbst erinnert, da es existiert, existiert es. Erinnert es sich. To see something is to remember it. Otherwise, there's no seeing. Erinnerung ist intelligent. Memory is intelligent. It's a knowledge seated neither in the senses, not in the spirit, but in collective memory. Sie ist ein Wissen, weder in den Sinnen verankert noch im Geist, sondern im kollektiven Gedächtnis. Sie ist gemeinschaftlich und doch zutiefst persönlich, verwoben mit dem Selbst und dennoch autonom. In world with itself, at war. Im Krieg. With death. Mit dem Tod. Although immaterial, it makes being possible. It is being. Eben klopfte jemand an die Tür. Ein geflügeltes Wesen. Ein Engel. Ich öffnete rechtzeitig. Ein Sturm stürzte in meinen Raum. Ein großer Raum und aus Stein gebaut. Es schien, als spielte jemand Saxophon. Lautstark. Die alten Straßen zu den Häfen wurden dieser Tage wieder geöffnet. Erinnerung ist eine Flut, die wir auslösen, um einander an bestimmten Kreuzungspunkten wiederzuerkennen. Erinnerung näht Ereignisse zusammen, die bislang nicht aufeinander stießen. Memory sews together events that hadn't previously met. Erinnerung näht Ereignisse zusammen, die bislang nicht aufeinander stießen. Sie gruppiert die Vergangenheit neu. It reshuffles the past und macht uns bewusst, and makes us aware, dass sie es tut. That it is doing so. Nacht ist eine samtene Erfahrung. Die Ordnung der Dinge, ihre Dunkelheit, selbst wenn sie vollkommen ist, ist nicht die der ersten Erfahrung von ihnen. Besitzt ihr eigenes Licht. Nacht. Ein Licht, das manche Tiere besser kennen als wir. Nacht ist eine samtene Erfahrung. Es handelt sich um eine Welt, wo die Sicht, wenn es sie gibt, am größten ist. And a night is an island covered with snow, life always in the present tense. It's always night. Otherwise, we wouldn't need light. Liebe Seele. Ringsumher. Liebe Seele. Ich sage dir. Ich sage dir. In mir. Du lebst nicht in mir. Ringsumher. Sondern ringsumher. In mir. In einer Sphäre. Einer Wolke. Eine Wolke. Dear soul. In einer Sphäre. I am telling you. You live not in me, but around. Schlaf neben mir. In a circle, a cloud. Schlaf neben mir. Sleep next to me, where no one does. Wo es niemand tut. Lass mich nicht warten. Don't make me wait. Lass mich nicht warten. Schlaf neben mir. Wir wissen so wenig. Wo es niemand tut. As we know so little. Heb den Nebel. About each other. Wir wissen so wenig. Voneinander. Vorhänge fallen. Die Hitze steigt. Die Wolken. Oh. Oh, die Wolken. Oh, die Wolken. Die Hitze. Jene, die es auf junge Raubtiere abgesehen hat. Liebe Seele. Die einen Ausflug machen. Warum sind wir einsamer? Vorhänge fallen auf schlafende Frauen. Zeichnen Linien auf den Tisch. Den Tisch. Bleib bei mir. Eine Weile. Dear soul. I am telling you, you live not in me, but around, in a circle, a cloud. Curtains fall on sleeping women, draw lines on the table. Vorhänge fallen auf schlafende Frauen. Bleib bei mir. Zeichnen Linien auf den Tisch. Eine Weile. Heb nicht den Nebel von meinem Geist. In meinem Elend, meinem Irrsinn. Stay with me a while in my misery, my insanity. Heb den Nebel. Don't lift the fog from my mind. Warum sind wir einsamer? Why are we lonelier when together? Wenn wir zusammen sind. Wherever that be. Wo immer das sein mag. Heb den Nebel nicht von meinem Geist. Language is produced by fear. Sprache entsteht aus a headline. Angst. War. Eine Schlagzeile. Krieg. Krieg. Musik. lying on the bed, the window half open. Wir schaffen Realität allein durch Dasein. Dies gilt auch für die Eule, die soeben auf einem Ast döst. Bodies are always naked under their clothes. Meine Haut ist meine Grenze. Darunter geschehen Dinge, die ich Gefühle nenne und Gedanken. Und ich werde niemals Wege finden, an deren Ursprungsort zu gelangen. Horses impregnated my father's gene during the last days of a vanishing empire. Pferde durchdrangen die Gene meines Vaters in den letzten Tagen eines untergehenden Imperiums. Ich höre ihre Hufe. I hear their hooves on the dust road that leads to my door. Auf der staubigen Straße, die zu meiner Tür führt. Between the I and the me. Zwischen ich. Ein Regen und ich. Between the I and the me. A rain of poisonous lilacs. Ein Regen vergifteten Flieders. Und dein Körper neben meinem. Eine Sonne. Neben meinem. Wie eine gesunkene Sonne. Fern. Und fern und verboten. A rain of poisonous lilacs. And your body next to mine is a distant and forbidden sunken sun. Dies waren samtene Zeiten, da du von einer langen Reise zurückgekehrt warst, die dich in das Mysterium deines Fleisches geführt hatte. The hours were raining like autumn leaves. And your body next to mine. Die Stunden regneten wie herbstliche Blätter. As a distant, du schliefst, and forbidden, als wärest du noch auf Erden. Sunken sun. Du schliefst. Es war mir heute klar, dass es besser ist, den Pfaden eines Canyons zu folgen, als seinem eigenen Leben nachzulaufen. At 20, I was living at the door of reality. Mit 20 lebte ich an der Tür zur Realität, doch ich habe sie nicht betreten. But I did not enter. There was no one to enter with either. Auch gab es niemanden, um sie gemeinsam zu betreten. Als ich beschloss, hineinzugehen, by the time I decided to go in, waren Flüsse geflossen, rivers had flowed, Bäume gewachsen, trees had grown, Jahreszeiten, the season had aged, gealtert. Kurz darauf hätte ich die Möglichkeit gehabt zu sterben. Soon later, I have had a chance to die, and I let it go. Kurz darauf hätte ich sleep next to me. Und ich ließ sie verstreichen. When no one does, don't make me wait, as we know so little about each other. Die Folter. Not to stop the torture. Nicht zu stoppen. And the FBI forbidding Charles Olson to go to such a non-country as Iraq. And ask the non-this and the non-that ready to drink the ocean. Und das FBI verwehrte Charles Olson, in ein Nichtland wie den Irak zu reisen. Und uns, den nicht dies und den nicht das. Bereit, alles willkommen zu heißen, was sich bietet, und des Tageslichts überdrüssig, den Ozean zu trinken. I search the pencils, erasers and writing slates of my early years. Unter den Wurzeln dieses Waldes begruben sie all die Gefangenen, die sie während des letzten Kriegs gefoltert haben. Die Knochen sind ungewöhnlich schwarz. Es regnete nicht in diesem Jahr. Unsere Haut ist trocken, unser Herz auch. Und die Nacht ist eine schneebedeckte Insel. Leben, immer in der Gegenwartsform, mit der Sorglosigkeit eines Stroms. Like a ship, you can shipwreck again the night. Mit der Sorglosigkeit eines Stroms. Tod hatte keine Temperatur, so oft er deine Haut berührte. Der Wille ist zu nichts verpflichtet. Materie enttäuscht über ihre Grenzen. In this night, all night. Wie ein Schiff. All the ocean. Wie ein Schiff. This way. Kannst du der Nacht gegenüber. Life pushes leaves out of this bulge. Wie ein Schiff. Kannst du der Nacht. Kannst du der Nacht gegenüber. Gegenüber. Schiffbruch erleiden. Who are you and where? Drifting with the continent. Liebe Seele. Dear soul, do not cry. Terror is a stranger here, close by. It's an uncommon piece of land. Your territory. Weine nicht. Der Terror hier ist ein Fremder. In der Nähe. Hier. In der Nähe liegt ein ungewöhnliches Stück Land. Dein Territorium. Here, close by, is an uncommon piece of land. Your territory, wo ich auf in which I encounter crumbs Krumen for my being. Meines Daseins stoße. Dein Territorium. Meine Erinnerungen bilden einen Wald. My memories form a forest with unstable boundaries. Mit unregelmäßigen Rändern. This forest has entrances in Northern California, Lebanon, Brittany. Ströme fließen. Ja. Streams ja. Are running, yes. But who's going to tell me how to find a way in the territory I am speaking of? Doch wer wird mir sagen, wie man einen Weg in diesem Territorium findet, von dem ich spreche? Und finde ich ihn nicht? Und finde ich ihn nicht? And if I don't find it, what am I living for? Wofür lebe ich? Reason and memory move together. Vernunft und Erinnerung gehen Hand in Hand. And night and memory mediate each other. Und Nacht und Erinnerung vermitteln einander. We move in them disoriented. Wir bewegen uns desorientiert in ihn. Eine Wildkatze ließ sich in meinem Auge nieder. Dank ihrer Kräfte kann ich durch Wände sehen. Doch halt, es gibt nichts auf der anderen Seite der Dinge. Kaum etwas. Und kaum etwas auf dieser. I have hallucination about roofs falling on all families. A car running over a child. Der mitten. A stray bullet hitting right into a heart. Der mitten in ein Herz trifft. Solche Ereignisse zeigen blitzartig, dass wir bloße Objekte sind. Night is a subtle rain, wetting body and soul. Ich habe Wahnvorstellungen von Dächern, die auf ganze Familien fallen, einem Auto, das ein Kind überfährt, einem Querschläger, der mitten in ein Herz trifft. Down in the valley, unten im Tal. Is unfolding its logic. Unten im Tal entfaltet der Krieg seine Logik. On the other side of the ridge, auf der anderen Seite der Farm, the ocean is raising a tantrum. Züchtet der Ozean einen Wutanfall. And under the light, things become different. For example, between San Francisco and Los Angeles, they have big balls like this room, orange painted, and they sell orange juice by the road, you see. Zwischen San Francisco und Los Angeles gibt es an der Straße Kugeln, riesig, so groß wie dieser Raum, orange gestrichen. Dort verkaufen sie Orangensaft. So when you come by car at night, you see this big bowl, which is like an orange, but it's bigger than this table, smaller than this room. Größer als dieser Tisch hier, aber kleiner als der Raum. The sun will not rise in its hour, therefore that won't be the... Wie ein Schiff. Wie ein Schiff. Wie ein Schiff kannst du gegenüber der Nacht Schiffbruch erleiden. Eines Tages wird die Sonne nicht zur gewohnten Stunde aufgehen. Daher wird dies kein Tag sein. And without a day, there won't be a night either. Und ohne einen Tag wird es auch keine Nacht geben. In that revelation, we have perfected itself. So wird sich die Offenbarung selbst vollendet haben. I am lying on a bed, the window half open. Ich bitte euch. In this night, all night. Heute Nacht nicht zu schlafen. I am asking you to see me lie on the traces. That your body has left on the bed. Dein Körper. Ich bitte dich, mich auf den Spuren liegen zu sehen, die dein Körper auf dem Bett hinterlassen hat. Dear soul, we rely for a short while, that for an infinity of time. Liebe Seele. Would immortality be simply the survival of memory? Wir sind lebendig. Wir sind lebendig. Für eine kurze Weile. Tod für eine Unendlichkeit von Zeit. Sollte Unsterblichkeit nur das Überleben von Erinnerung sein? Ich soll in mein Uni. Doch stirbt Erinnerung nicht allzu oft vor ihrem Besitzer? Liebe Seele. Ich soll in mein Uni, because I have been. Bin ich nur, weil ich gewesen bin. Zu beweisen. Ich bat darum, mir die Existenz der Liebe zu beweisen. Ich wehrte mich gegen ein Scheitern. So musste ich durch einen Tunnel gehen. Der in die Nacht führte. Tunnel reproduzieren die Struktur von Arterien. Im Herzen gibt es einen Wurm, der sich mit dessen Erlaubnis nähert. Und im Hof Vögel für die Geschichte bedeutungslos ist, während sie unser Leben zermalmt hat. There's a pond in the garden, fish swimming, and us from a different planet. Spring is returning, a new animal. Death doesn't bring another life, though it is an ominous voyage. Close the window, keep the news inside, the persistent fever. Gilgamesch, König und Gottessohn, fand eine schwärzliche Frucht in schwarzen Wassern und entdeckte in ihr die Amplitude seiner Sterblichkeit. Dear soul, we rely for a short while, that for an infinity of time. Billy the Kid has a bullet in the head. Like the Iraqi boy that she shot willfully. Billy the Kid hat eine Kugel im Kopf. Wie der irakische Junge, den er erschoss. Vorsätzlich. Mein eigenes Verschwinden folgte einer Wolke, die mich in einem Garten sitzend fand. Cézanne dachte zu Recht, dass Natur Innenraum ist. Wenn er tot ist, wird ein Körper, die unsrigen, niemals wärmen. Und Die See wird niemals um ihn weinen. Und die Zeit wird seine Braut sein. Wir hörten nichts von den Toten, da das Gebrüll des Ozeans ihr Geräusch überdeckt hatte. Tod hatte keine Temperatur, so oft er deine Haut berührte. Der Wille ist zu nichts verpflichtet. Materie. Bigger than the stables, smaller than his room. Materie. Enttäuscht über ihre Grenzen. And the trees, you drive and you see these lines. It's beautiful. The world is different at night. Even the sound of the ocean, because there aren't other sounds. Die Welt ist anders bei Nacht. Selbst das Geräusch des Ozeans, weil es keine anderen Geräusche gibt. Die Vögel schlafen mit dem Sonnenuntergang. Sie singen nicht bei Nacht. Ich höre sie nicht singen. Vielleicht tun sie es, aber ich habe sie nie gehört. The birds usually sleep at sunset. They don't sing at night. I never heard them sing. Maybe they do. I never heard them. Milliarden Sterne. There are roughly 100 billion stars in the Milky Way. Es gibt etwa 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Vor der Küste liegt immer das Meer. 100 Milliarden Sterne. The same number as for the neurons in our brain. Ebenso viele wie Neuronen in unserem Gehirn. Worte verfolgen ihren Weg zum Ozean. Wir müssen wahrscheinlich 24 Billionen Meilen zum ersten Stern außerhalb unseres Sternsystems reisen, um auf ein so komplexes Objekt zu treffen wie jenes, das auf unseren Schultern sitzt. Wir brauchen einen Rosenbusch. Alle Elemente, geschichtete Obskurität. Are the rockets shooting for the moon, killing invisible animals on their way? Wir brauchen einen Rosenbusch auf dem Balkon. We need a rose bush on the balcony. Und ein Telefon. And the telephone not to ring. Das nicht klingelt. Verschwommenheit macht die Zukunft, während die Berge vorstellbar wie Wolken dahinziehen. Auge und Geist sind ineinander versunken. One day in Mill Valley we were somewhere and there was a big moonlight. And I told Simon, let's drive with the moonlight, don't put the light. And we did only half a mile on the policeman came. What are you doing? Put on your light. But when I was a child in the Lebanese mountain, the moon in August, for example, full moon, was so bright that you could read. Sometimes the sea catches fire. Ich bin der Sturm. Und ich bin die Nacht. Und ich bin die Nacht. Mehr als eine Nacht der Stürme. Eine Vereinigung von beidem, die ein drittes Element erzeugt. Energie, die auf andere Energien treffen wird. Doch ich werde nicht da sein, um dies zu wissen. Ihr auch nicht. Ihr auch nicht. Jeder von euch eine Explosion. Manchmal ein überwältigender Schub an Freude. An Freude. Warum nicht? Versucht eine Nacht draußen zu verbringen. Das ist eine große Erfahrung. My soul, so takes different names. Which one will you give it tonight? The sea and the horizon are just making waves, but the horizon is moving over the sea. Es hieß, dass Gott Licht ist, so dass nichts und niemand ihn sehen konnte. And the river across my eyes is moving faster. Einige sahen ihn dennoch. Also ist er nicht Licht. Er bewohnt die Nacht. Er bewohnt die Nacht. Wie alles Göttliche. Es gibt eine Ähnlichkeit zwischen den Funktionen unseres Gehirns und denen Gottes. Er ist Erinnerung und das Gehirn ist ein Vermittler, leiht sich jene Erinnerung aus. Und dies geschieht in vollkommener Dunkelheit. Wie alles Göttliche. Was wir mit Gott meinen, ist, dass er Nacht ist. Aus derselben Nacht. Als ich ein Kind war, in den libanesischen Bergen. Your soul, we will part. Me becoming thinner than dust, you vanishing into a strange openness. Seit ich ein Kind war, liebte ich die Nacht. Tonight I have invited my shadow. Ich bitte euch, heute Nacht nicht zu schlafen. Geht hinaus. It's a wonderful world at night. A really starry night is an incredible vision. Da-da-da-da, a whole sky full of... I love that. It's incredibly beautiful. Heute Nacht habe ich meinen Schatten eingeladen. This morning there was light. Tomorrow morning there will be light. But where is light? Maybe we open a bit the window. Now we need some fresh air. Wow. Nacht von Nitell Adnan, aus dem Englischen von Claudia Ruschkowski. Hörspielbearbeitung Claudia Ruschkowski und Giuseppe Maio. Mit Nitell Adnan, Angela Winkler und Sandra Borgmann. Komposition Ulrike Hage. Flügel und Elektronik Ulrike Hage. Ut Mehmet Polat. Ton und Technik Thomas Monajan und Susanne Bayer. Regieassistenz Johann Otten. Regie Giuseppe Maio. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.